dass du mich so liebst. Danke, Jesus, dass du mich umgibst. Danke, Jesus, du bist mir so nah. Danke, Jesus, du bist für mich da. Christus ist für mich auch kein Gedankenspiel. Nein, er ist für mich Sinn und Ziel. Christus ist für mich kein Traum der Fantasie, sondern ist für mich Gottes Sohn. Danke, Jesus, dass du alles schenkst. Danke, Jesus, dass du alles lenkst. Danke, Jesus, denn du bist bei mir. Danke, Jesus, Dank sei dir dafür. Christus ist für mich kein Wunsch der Fantasie. Nein, er ist für mich Realität. Christus ist kein Produkt der Philosophie, sondern ist für mich Gottes Sohn. Danke, Jesus, dass du mich so liebst. Danke, Jesus, dass du mich umgibst. Danke, Jesus, du bist mir so nah. Danke, Jesus, du bist für mich da.